Am Anfang fährt die Kamera über Graffitis an der Zellenwand. Du hast nur einen Freund, dich selbst, steht da. Das ist das in der Konsequenz tödliche Motto einer Welt, die dann, wenn der Druck da drinnen zu groß wird, nein, nicht explodiert, sondern implodiert. Opfer oder Täter? Besser gefragt, wer wird den Knast überleben? Und wenn das eine Opfer weg ist, wer wird das nächste? Bist du ein Opfer? Dann hör auf, dich wie eins aufzuführen, okay? Mark, der Schläger, klärt Kevin, der am Anfang der Neue, der im Knastjargon der Pico ist, auf und der wird Tommy, den sie sich als Opfer erkoren haben, den tödlichen Stoß versetzen in dieser Viererzelle, in diesem Knast. Gemeinschaftszellen wie diese sind die Ausnahme geworden. Es kommt einfach immer wieder zu Zwischenfällen. Pico, das ist eine Art Höllenbildungsreise. Sie beginnt mit dem Einzug des Neulings, des Unschuldigen, der sich durch rationale Distanz aus dem Kosmos der Gewalt, der Hackordnung, des Sadismus im Jugendknast raushalten will. Doch das wird er nicht schaffen. Denn wie meint die Anstaltspsychologin in ihrer Beschreibung dieser Welt? Sie müssen sich eins klar machen. Das ist alles Teil ihrer Bestrafung. Das hier nennt sich Erziehungsvollzug. Am Ende dann der Foltermord an Tommy in Kevins 104. Nacht im Knast. Tut mir leid, aber wir müssen das jetzt hinter uns bringen. Es geht ganz schnell, wirklich. Wird doch gar nicht wehtun, Mann. Kevin, auch wenn er von seinen beiden Zellengenossen gezwungen wird. Verdammt nochmal, Pico, er oder du? Kevin wird Tommy, wie gesagt, vom Klobeckenrand stoßen. Tut mir leid, du hättest dasselbe gemacht. Und damit hat er in Philipp Kochs düsterer Geschichte über den Knast und den Strafvollzug seinen Bildungsgang vollendet. Die Folter- und Mordszene am Ende von Pico dauert rund eine halbe Stunde. Sie ist in Teilen explizit und sie ist kaum auszuhalten, auch für abgebrühte Kinozuschauer oder Filmkritiker. Doch mit ein wenig Abstand stellt sich die Frage, ob die Wirkung des Schocks, den Pico auslösen will und auslöst, tatsächlich nachwirkt oder nur lähmt oder abstößt. So ist der Knast im Film strukturiert. Das Strafen haben die Insassen, die Jugendlichen, selbst übernommen. Die Ordnungsmacht, die Vollzugsbeamten, sie halten quasi nur Wache an der Grenze dieses Ortes, an den die Verurteilten weggeschlossen und sich in ihrer gewalttätigen Eigendynamik selbst überlassen sind. Innen ist die Ordnungsmacht wie das Zivile nicht mehr präsent. Mark, der Schläger, der Sadist, der weinte, als seine Freundin ihm Bilder von ihrem gemeinsamen Kind schickte, beschreibt diese Welt, in der nicht Moral, sondern Überleben zählt. Endlich auf, an die Welt da draußen zu denken. Du bist hier im Jugendknast, Mann. Keine Sau da draußen interessiert es, ob du wegen Raub, Drohung oder Mord hier drin bist oder wie lange. Wir alle haben verkackt, Mann. Es gibt gar kein Draußen mehr. Auch nicht für dich kriegt es mal deine Birne, Pico. Und deswegen ist es scheißegal, was wir hier machen. Pico ist ein nervenaufreibender und eindrucksvoller Film. Philipp Kochs Kinodebüt. Nur die Frage, die immer ans Kino zu stellen ist, welche Wirkung kann ein Film erzielen, so düster er die Welt auch zeichnet, außer einer emotionalen oder ästhetischen? Philipp Koch hat eine streng formale, überzeugende Bildersprache gewählt. Eine fast statische Kamera, Bilder in dunklem Grün-Grau, die dunkler kaum sein könnten. Gleichzeitig werden Kevin, Andy, Mark und die anderen nicht zu Individuen oder gar Kinohelden wie im Genre üblich, sondern bleiben Typen ohne Psychologie. Ausgehend von dem Geschehen in der JVA Siegburg wirkt der Film damit auch wie eine Versuchsanordnung. Insofern ist Pico weniger dem Gefängnisfilm wie Flucht von Alcatraz, Die Verurteilten, Green Mile oder Der Prophet verpflichtet, sondern eher ein Verwandter der düsteren Weltsicht von Michael Haneke, beispielsweise in Funny Games. Geleitet von dem fast emotionslosen Blick auf seine Figuren, die wie Insekten unter dem Mikroskop oder unter dem Blick des Filmemachers ihrem Untergang entgegengehen. Aber auch wenn das Geschehen von Pico so gesättigt zu sein scheint mit der Realität des Strafvollzugs in diesem Land, so bleibt dieser Film natürlich eine Inszenierung, bleibt Fiktion. Ob diese gnadenlose oder, je nach Gusto, kompromisslose Inszenierung Spiegel unserer Gesellschaft ist, die Antwort auf diese Frage wird nur jeder selbst finden können.